Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Nimm das Ding jetzt auf. Kann man da etwas sehen? Nimm das auf. Ich glaube, es nimmt auf. Egal, es nimmt bestimmt auf. Irgendwas wird schon aufnehmen. Oder? Egal. Legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von... was sind wir hier eigentlich? Ah ja, Blaupausen für eine bessere Welt. Genau, Blaupausen für eine bessere Welt. Welche Episode weiß ich jetzt nicht mehr. Es sind immer auch nicht so allzu viele. Trotzdem kann ich es mir nicht merken. Und bevor ich an den Unsinn erzähle, sage ich, erwarte lieber gar nichts. Ja, ja, ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr gemeldet und das wollte ich jetzt nachholen. Ich wurde letztens darauf aufmerksam gemacht, dass letzte Episode ja doch einige Monate her ist. Es ist erstaunlich, dass jemandem aufgefallen ist. Ich war selber sehr überrascht darüber. Aber in der Tat, was ist eigentlich in letzter Zeit passiert? Ist nicht so viel passiert. Es passiert da wirklich nicht wirklich wahnsinnig viel. Aber ganz groß darf man jetzt auch nicht seinen Tisch fallen lassen. Wir haben ein neues Jahr. Wir haben es geschafft, 2016. Und wir verbuchen das auch ein bisschen als eigenen Erfolg. Kann man ja durchaus so sagen. Ne? Neues Jahr. Wir haben es geschafft. Yay. Ja. Was ist denn... Okay, ein bisschen das letzte Jahr subsumieren, was so passiert ist. Das neue ist ja schon einen Monat alt, ist quasi schon das alte Jahr. Ist ja gar nicht mehr so neu. Ist ja, nehmen wir mit dem. Ist ein bisschen mehr so süß. Geh weg. Was ist denn passiert? Also als erstes, unser Podcast ist jetzt auch auf iTunes zu finden. Yay! Ganz toll. Und das ist ja die neueste Neuigkeit, die es aus unserem Hause zu berichten gibt. Was ist denn letztes Jahr alles passiert? Meine Güte, denk mal drüber nach. Was haben wir denn letztes Jahr gemacht? Letztes Jahr war 2015. Ja. Ich glaube, fing genauso trostlos an wie 2016. Das Wetter ist ein bisschen fies gerade, es ist ein bisschen grau, passiert nicht so. Also es passiert schon irgendwas, aber man hat den Eindruck, es passiert nicht viel, weil es einfach nicht viel passiert. Oder doch? Ach, man weiß es doch nicht. Ja, was haben wir letztes Jahr gemacht? Letztes Jahr, ich habe ja extra schon meine Facebook-Timeline aufgemacht, aber da steht auch nicht so wirklich wahnsinnig viel, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich sollte mehr dokumentieren, was da passiert. Ja. Es fing ja an mit diesen Dükida-Protesten in Düsseldorf am Montag, worüber ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Ja, die gibt es nicht mehr, die sind jetzt am Freitag. Stimmt gar nicht, die gibt es ja gar nicht mehr, die sind ja komplett jetzt, haben sich irgendwie doch jetzt aufgelöst, Gott sei Dank. Ja, dann war schon irgendwie März. Was haben wir im März gemacht? Auch nicht wie April waren wir viel unterwegs. April waren wir in London, Bensersiel, Zürich. Zürich waren wir letztes Jahr verdammt oft. Ich war viermal in Zürich, meine Güte. Und dabei ist es so eine langweilige Stadt. Deshalb bin ich wirklich, also... Zürich ist nicht schön. Es ist einfach nicht. Es ist nicht modern, es passiert nicht viel. Das ist so schweineteuer. Das ist einfach nur so unbeschreiblich teuer. Und das nimmt so ein bisschen die Lockerheit, die Entspanntheit. Man hat immer so Angst, man kommt irgendwo hin und muss ganz, ganz viel Geld für irgendwas zahlen, was man gar nicht haben möchte. Na ja. Ich denke, nebenbei so ein Tee. Grünen Tee. Ich habe es ein bisschen am Magen gerade. Ich weiß auch nicht warum. Man wird ja nicht jünger. Ne? Das ist. Ach ja. Ja. Zürich war. Er war verdammt viel. Oh, wir waren echt oft in Zürich letztes Jahr. Meine Güte, viermal. Was haben wir gesehen? Gar nichts. Ja, beim ersten. Ja, nee. Viermal, da waren es nur dreimal. Und die waren ja doch nur dreimal. Gott sei Dank nicht viermal, das wäre noch schon immer viermal. fürchterlich. Ja, da waren wir noch in Wien. Wien war wunderschön. Immer wieder gern, obwohl das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat, aber trotzdem war Wien. Und wie großartig ist es, eine schöne Stadt. Schöne Stadt, viel zu sehen. Viele große Gebäude. Ist auch nicht so teuer, wie man vermuten mag. Aber, ja. Ja, sonst. Es passiert nicht viel. Es passiert wirklich nicht viel. Ja. Ja, ich bin ja weiterhin fleißig in meinem Kochstudio dran. Koche. Mach Fotos von. Stell sie online. Ist jetzt auch nicht so spannend, ne? Ja. Nö, eigentlich nicht. Ja, es ist ja immer noch dieses ich bin immer nach wie vor Veganerin. Ups. Oh, fuck. Das tut mir leid. Ich bin jetzt gerade... Oh, au. Piep. Ja, bin nach wie vor Veganerin und verdammt stolz drauf. Nö, warum? Es ist keine so eine Errungenschaft oder sowas. Es ist, ich finde, die Essgewohnheiten haben ja nichts über die politische Ausrichtung oder über die eigene Person zu sagen, außer dass man bereit ist, auf irgendwas zu verzichten, was man ohnehin schon vorher nicht wirklich groß konsumiert hat. Abgesehen davon, okay, ja, Fleisch und Fisch schon, aber irgendwie der Rest war ja eher so, pff, mein Gott. Milchprodukte, bleh. Ja. Auf einmal sprechen einen Leute an und er fühlt sich mit einem verbunden, mit dem man vorher nie geredet hat. Nur weil man auf einmal Veganer ist. Nur weil wir beide am gleichen Tofu-Würstchen knabbern, heißt ja nicht unbedingt, dass wir Freunde werden müssen. Ne? Das ist auch so ein Vorurteil. Ja, ich spiele weiterhin Ukulele. Ich glaube, ich werde ein bisschen besser. Langsam wird's. Ja, wir hatten ja unser Weihnachtskonzert Ende des Jahres. War auch ganz gut. Ja. Es passiert wirklich nicht wirklich viel irgendwie im Leben, ne? Waren wir dieses Jahr eigentlich schon auf einem Konzert? Ja, wir waren, ganz großes Kulturprogramm. Wir waren Anfang des Jahres waren wir auch beim Ballett. Beim Ballett Schwanensee. Muss mich jetzt outen als großer Ballettfan seit meiner frühesten Kindheit. Haben mich meine Eltern irgendwann mal, fünf, auf jeden Fall war ich im Kindergarten. Ich kann mich daran erinnern, also war es wahrscheinlich fünf. Und meine Eltern, Chester und mich ins Ballett mitgenommen. Und ich weiß noch, wie begeistert ich davon war. Und ich dachte, mein Gott, das ist das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. War total hin und her gerissen. Meine Mutter hat später erzählt, das war eine ganz fürchterliche Vorstellung. Die Tänzer waren wohl überhaupt nicht gut. Aber ganz ehrlich, für eine Fünfjährige, die es zum ersten Mal gesehen hat, hat es wohl vollkommen ausgereicht. Da war mein ästhetisches Empfinden noch nicht so vorangeschritten oder nicht so verkümmert vielleicht wie heute. Ja, mit den unschuldigen Augen eines Kindes war es wohl das Tollste, was sie je gesehen hat. Und komischerweise wollte ich nie selber Balletttänzerin werden, also hat mich nie so richtig gepackt, das Tippel, Tippel, Hüpf, Hüpf, Tippel, Tippel. Aber ich gucke das gerne. Nach wie vor gucke ich es sehr gerne und habe mich sehr gefreut, dass am 15.01. diesen Jahres, also 2016, das russische Staatsballett in der Mitsubishi ehemaligen Philipshalle in Düsseldorf war. Und da haben wir die Gelegenheit am Schöpfe gepackt und haben zwei Karten geholt für ganz, ganz viel Geld und sind dann ins Ballett gegangen. Und ich fand es schön. Es war tatsächlich schön anzugucken, schöne Kostüme. Es ist natürlich schade, es ist aber auch zu erwarten, dass es halt ohne Orchester ist. Das war halt mit Aufnahme, aber die meisten Ballett sind ja mittlerweile so, es ist ja kaum einer, der mit Orchester durch die Gegend traf. Es geht ja gar nicht. Kann sich doch kein Mensch leisten mehr. Ne? Und der Philips hat es sowieso nicht dafür ausgerichtet, dass es so da geht. Und da ist mir auch so mal wieder mal aufgefallen, bei den Männern. Ne? Es gibt ja durchaus Männer, die tanzen sehr ästhetisch und sehr schön und wirken aber immer noch trotz ihrer engen Hosen und dem Umschmeicheln des Skrotums, was man dann doch auch in der letzten Reihe erkennen kann, sehen dabei immer noch sehr männlich aus. Es gibt welche, die wirken einfach nur wie Tunden. So war das auch bei diesem Ballett. Also es gab einen Tänzer, der war richtig gut. Die Leute sind regelrecht ausgerastet, wenn er auf der Bühne war. Der wirkte sehr energisch und sehr ästhetisch und einfach nur war schön anzusehen. Und da war der andere, der Hauptdarsteller, der Prinz, der, ich glaube, der ein bisschen größer war, so ein bisschen von der Statur ein bisschen breiter und diese eleganten Bewegungen und so weiter, wirkte einfach nur mega schwul bei ihm. Und dann musste ich im gleichen Augenblick, ich weiß ja, wie man noch den Film kennt, Top Secret, mit Val Kilmer. Ein großartiger Film, muss man einfach gesehen haben, gehört zu den Klassikern. Da gab es auch eine Szene im Ballett, wo die Balletttänzerin, die Ballerina über an den Tänzern vorbei tanzt oder hüpft und als Absprungschanze nutzt sie dann Vorschriftsgemächte der jeweiligen Tänzer, die dann so halt wie so kleine Sprungschanzen aufgebaut sind. Ich weiß nicht, wie jemand den Film kennt, weiß ganz genau, welche Szene ich meine. Wenn nicht, dann schaue ich mal diesen Film an, der ist das auf jeden Fall lohnenswert. Der ist so ein bisschen wie, ich will nicht sagen, wie es nackte Kanone, aber der ist schon, geht schon in die Richtung, da gab es aber nur einen Film von und ich finde das so viel, er ist auch wesentlich interessanter als nackte Kanone, also aber da hat sich das irgendwann mal auch ausgelebt, ne, mit den Filmen. Ja. Ja, sonst, mich wundert, dass das Jahr ist schon einen Monat alt und wir waren immer noch auf keinem Christian Steifen Konzert. Aber es gab auch keine Konzerte. Es gab auch keine Konzerte, die man besuchen konnte. Deswegen sind wir auch nicht hingegangen. Wir werden bestimmt alles dieses Jahr noch nachholen. Also ganz, ganz, ganz, ganz, ganz oft hingehen und uns daran freuen. Und so dieses Jahr noch alles erwarten? Weiß ich gar nicht. Ich lasse mich überraschen. Plan nix. Ich bin gespannt, was alles kommen wird. Ach ja, was auf jeden Fall kommen wird, ist kommende Woche Karneval. Also bitte nicht falsch verstehen. Also an sich habe ich ja nichts gegen. Doch, eigentlich schon. Also obwohl ich Düsseldorferin bin und jedes Jahr auch, ich glaube, es ein oder zwei Mal, dass ich nicht irgendwie Karneval raus war. Zumindest alte Weiber. Aber irgendwie finde ich das immer nerviger. Die Leute werden immer so komisch aggressiv, es macht sich keiner. Also was mich immer so gereizt hat, war immer dieses Verkleiden. Karneval, sich einen Gedanken über ein Kostüm machen, vielleicht kann nicht das geilste Kostüm haben, aber irgendein Kostüm haben. Und die Leute sind so einfallslos. Und wenn man sich diese Kostüme anguckt, die sie immer tragen, immer diese gekauften Dinger, das wirkt immer so einheitlich. Alle haben das Gleiche an und alles so boring. Ja, dann dieser Zwang der Lustigkeit unter massivem Alkoholmissbrauch. Muss auch nicht sein. Das ist einfach nicht lustig. Karneval ist einfach nicht lustig. Es ist keine lustige Veranstaltung. Ach Gottchen. Eine Schachmaten das ganze Jahr, weil ich lustig sind, sind auch Karneval nicht lustig. Verdammt. Auch wenn die es glauben. Ja, dieses Jahr habe ich auch ein ganz tolles Kostüm für heute vorheimer. Ich will nicht verraten, was das ist. Ich lasse es einfach mal sein. Nee, man muss auch nicht alles erzählen. Nee, muss man nicht. Schon gar nicht bei einem Podcast, ne? Der das Reden völlig überbewertet. Eigentlich sonst noch? Gibt es eigentlich noch sonst was zu erzählen? Ich weiß es nicht. Ich hatte heute Morgen hatte ich noch Gedanken, Mensch, du musst mal wieder einen Podcast aufnehmen. Du hast so viel zu erzählen. Nö, habe ich eigentlich gar nicht. Nö. Ja. Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch. Weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es weiterempfehlen kann, aber ich tue es einfach. Ja. Warte mal. Es ist ein ukrainischer Schriftsteller, aber er ist auch Philosoph. Juri Winitschuk, Im Schatten der Mohnblüte. Es geht, also klar, spielt sich in der Ukraine ab. Typische Ukraine, auch Patriot. Ein ukrainischer Patriot, was ja doch relativ, das Thema ist ja relativ aktuell, finde ich nach wie vor, obwohl man in den Medien davon nicht berichtet. Klar, wir haben jetzt auch eigene, was heißt eigene Probleme, aber die halten ja schon mal. Aber ist ja nicht so brisant, ne? Medien stürzen sich eher auf was anderes, was gerade ein bisschen aktueller ist, was die Bevölkerung eher ein bisschen in Rage bringt, als irgendwelche Kämpfe in der Ukraine. Ein Buch spielt sich in Lemberg ab und zwar sind drei verschiedene Geschichten, die parallel erzählt werden. Und eine Geschichte aus der Ich-Perspektive, die unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Einmarsch der Deutschen in Lemberg, also in der Ukraine, sich abspielt. Und zwei Geschichten, die, glaube ich, sich in der Moderne, in der neueren Zeit halt abspielen. Also in der, ich würde sagen, so in den 90er, Ende 90er, nee, würde ich sogar sagen, Anfang 2000 vielleicht sogar. Und ja, es ist sehr schön geschrieben, es ist ein bisschen also was Mystisches, was alle drei Geschichten miteinander verbindet. Und ist ganz gut übersetzt, ist auch ganz gut geschrieben und ja, also man merkt, dass der Schriftsteller auch so sich sehr ein bisschen mit der ganzen Thematik, was ein bisschen mit der ganzen Thematik sehr intensiv beschäftigt und vieles auch reinbringt. Also ist auch über die Geschichte von Lemberg und der Ukraine, also sehr interessant zu lesen. Also ja, also kann ich durchaus empfehlen. Juri Winitschuk, Im Schatten der Mohnblüte. Ich weiß gar nicht, ob es auch hier zu geben ist. Also ich habe es letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, beziehungsweise vorletztes Jahr. Und bin es jetzt dazu gekommen, das weiterzulesen. Liest sich auch ganz, ganz gut. Also liest sich, finde ich persönlich, sehr, sehr leicht. Also, ja. Ja, also im aktuellen Weltgeschehen. Ach, man mag sich jetzt auch nicht wirklich äußern, weil man sehr schnell und in sehr merkwürdiger Gesellschaft ist, in der man sich eigentlich gar nicht so wirklich befinden möchte. Na, es ist ja. ist ja nach wie vor letztes Jahr genauso. Letztes Jahr fing das ja schon damit an. Dieses Jahr geht ja damit eigentlich weiter. Dass die Flüchtlinge hier hinkommen. Und das scheint für viele ein, ja, also es scheint für viele ein Problem zu sein. Und wirklich Nationen zu spalten, das ist schwierig sozusagen zu spalten. Es wird einfach nur, spalten ist das falsche Wort, es wird einfach nur gehetzt. Es wird sehr stark gehetzt, in den Medien gehetzt und was ich traurig finde, dass anfangs war ja diese Willkommenspolitik, wo alle sich sogar gefreut haben, hey, Sommermärchen, ole ole, es wird alles total super. Und es ist ja nicht so wie ein Fußballspiel, das eine bestimmte Periode dauert und dann vorbei ist, sondern es ist, die Leute kommen, die bleiben, es kommen ja noch mehr. Und viele haben das, glaube ich, gar nicht so verstanden, dass es nicht einfach nur damit getan ist, die am Bahnhof abzuholen und in den Arm zu nehmen, sondern man muss den Leuten auch ein Zuhause geben und die fliehen ja, die wollen ja nicht zurück, beziehungsweise das heißt, die wollen wahrscheinlich schon irgendwann mal zurück, aber die wollen, erstmal wollen die hier bleiben und ja, das ist irgendwie ich find's erschreckend, wie sich diese rechte Gewalt in den letzten Monaten entwickelt hat, wie viele Flüchtlingsheime oder geplante Flüchtlingsunterkünfte in Brand gesetzt wurden und ja, es gab ein paar unschöne Ereignisse, Silvesternacht in Köln, von der jetzt auch sehr viel in den Medien gesprochen wird, am Kölner Bahnhof haben sich Männer zusammengetan, in größeren Gruppen und haben Frauen belästigt und ausgeraubt. Es wird immer davon gesprochen, dass es nordafrikanisch aussehende Männer war, weil das tatsächlich war, kann man jetzt nicht sagen. Klar ist das natürlich gefundenes Fressen für viele zu sagen, okay, es waren wieder irgendwelche Flüchtlinge, die sich da hingetan haben und welche Frauen attackiert haben. Es wird sehr viel gehetzt, und auf einmal sprechen Leute von Rechten, von Frauen, von Rechten, von Schulen und Lesben, die vorher sich nie darum geschert haben oder nie, also wenn sich der jetzt momentan auf einmal alles zu Wort meldet, das ist erstaunlich. Was mich noch mehr überrascht, das überrascht nicht, aber enttäuscht einfach nur, dass sehr viele, die selbst Kinder von Einwanderern sind oder selber Migrationshintergrund haben, sich zu Wort melden und gegen diese Flüchtlingspolitik sich äußern. Das habe ich ja schon letztes Jahr, habe ich das schon ein paar Mal erwähnt, dass aus der eigenen Familie sich Leute dagegen so äußern und ja, ihre Meinung zu Dügi da oder so diesen merkwürdigen Bewegungen halt sagen, ja klar, es ist Hauptsache, es eigentlich tut man jemand was gegen die. Und dann braucht man gar nicht weit zu gehen und dann muss man erstmal von der eigenen Tür kehren und dann sagen, hallo, du wohnst seit über 20 Jahren hier und bist immer noch nicht integriert, hast, kannst immer noch nicht die Sprache vernünftig. Was nimmst du dir eigentlich raus, hier jemand anderen zu diskriminieren oder dich selbst als den besseren Ausländer oder den besseren Immigranten zu bezeichnen als jemand anderen? Also da darf man jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt differenzieren. Und für diese Rechtspopulisten, die sich da zu Wort melden, denen ist es egal, was für ein Ausländer du bist. Du bist ein Ausländer. Ob du hier seit 20 Jahren arbeitest und Steuern zahlst, ist denen wurscht. Ja, also weiß ich nicht, bei uns gegenüber ist halt auch dieses etwas größere Flüchtlingsheim. Direkt gegenüber, also nicht mal irgendwie in der Straße, sondern wirklich direkt gegenüber. Und ich kann immer wieder nur sagen, also ich Es ist, glaube ich, okay, da sind ja keine Zelte oder sowas. Es ist ja schon ein Gebäude mit sanitären Anlagen und ich denke mal mit Heizung und so weiter. Es ist halt kein, also nicht solche Zustände jetzt wie in Berlin, dass Leute irgendwo ohne Türen und ohne eigene Räumlichkeiten nur kampieren müssen in Kälte oder sowas. Deswegen ist es vielleicht hier ein bisschen ruhiger, entspannter. Also ich kriege davon nicht wirklich viel mit. Also ich sehe da nur. Ich sehe da halt viele Securities, also irgendwelche Sicherheitsfirmen oder Sicherheitsleute draußen stehen, jetzt gleich im Winter sowieso, weil es ein bisschen kälter ist. Sind nicht so viele von den Flüchtlingen außerhalb, aber also die Rede davon ist, dass es irgendwelche junge Männer sind. Klar sind da drunter auch junge Männer, keine Frage. Warum sollte keine jungen Männer drunter sein? Aber ihr seht auch unheimlich viele Familien und kleine Kinder. Also. Es ist, ich, weil ich selber damit jetzt nicht unmittelbar viel in Kontakt stehe. Klar, wir hatten mal dieses Musik für Flüchtlings, Musik für den Flüchtling, was jetzt mittlerweile auch ein bisschen sich anders entwickelt hat. Also, beziehungsweise haben sie sich jetzt selbstständig, haben jetzt einen eigenen Proberaum. Also sind jetzt eigentlich proben für sich alleine oder sind für sich alleine, haben wir jetzt nicht mehr so viel mit zu tun. Dreht damit jetzt nicht tagtäglich in Berührung. Ich gleich merke schon, dass es sind mehr Leute auf den Straßen, auch mehr Ausländer, vor allem hier, klar, hier bei uns im Viertel sind sowieso nicht, waren vorher sowieso nicht so viele und jetzt fällt es also ein wenig auf. Auch beim Einkaufen Leute, die halt einen auf Englisch ansprechen und dann irgendwie fragen, wo es was gibt. Auch eine sehr lustige Situation letztens gewesen. Ich war bei Kaufland und wer Kaufland vielleicht kennt, das ist so ein riesengroßer Supermarkt. Oh, der Supermarkt, ja, der Supermarkt, Einzelhandel, oh, ja, ist, keine Ahnung, wie der, wie, SB-Warenhaus, schön, SB-Warenhaus, genau, ist der richtige Begriff für, so ähnlich wie Real und so, ne, ist ein bisschen größer, die haben Food- und Non-Food-Produkte, ist, ja, und bin dann durch die Gänge gelaufen, hatte so eine Flasche Olivenöl in der Hand und dann kam so ein Typ auf mich zu. Und das sah wirklich total verzweifelt und frustriert aus. So ein bisschen wie Robinson Crusoe, der ist ja schon seit Monaten einfach nur rumirrt und ich weiß wohin. Und fragte mich, where have you this oil from? Oh mein Gott. So Gott, der arme Kerl. Ja, muss ja zeigen, wo das Öl dann steht. Und da war völlig überfordert. Also klar, dann kam natürlich einem selber in den Sinn, wie das früher war, als man selber hingekommen ist vor 25 Jahren. Also keine 24 Jahren. Und also die einfachsten Dinge des Lebens einem wie so eine kleine Abenteuerreise vorgekommen sind. Ne? So einkaufen gehen oder sowas. Das, was für einen vollkommen normal erscheint, heute, war früher ja also wirklich ein Abenteuer. Also einkaufen gehen und das alles. Und es macht es nicht einfacher, wenn die Leute dabei rein sind, merkwürdig anschauen und keiner einem hilft. Ja, was ich noch oft gehört habe, dass die Leute halt, also dass die Flüchtlinge irgendwie Klamotten abschlagen würden, weil es keine Markenklamotten sind oder sich irgendwelche Markenklamotten wünschen und so weiter. Ich weiß, ich kann es nachvollziehen. Also bei uns war das ja so ähnlich, dass man diesen Status über die Klamotten oder die Marken irgendwo anders definierte als hier oder als der normale, als den normalen Bürger hier. Also ich glaube, man will so einen gewissen Wohlstand dann irgendwie haben, wenn man schon hier ist. Und ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen, wenn man auch so aus dem Elend, also viele sagen ja, wenn du aus dem Elend kommst, sind du froh, dass du überhaupt irgendwas hast. Ist ja vollkommen richtig. Aber zum einen, sie haben ja vorher auch, die kommen ja nicht aus dem Busch, die kommen ja nicht irgendwie aus dem Nichts, wo sie nichts hatten oder sowas. Die hatten ja auch ein gewisses Leben gehabt und die haben, ja, ob sie irgendwelche Markenprodukte hatten sie wahrscheinlich auch, klar. Haben sie auch dort gehabt, keine Frage. Und vielleicht ist es auch jetzt schwierig zu sagen. Also, sag das jetzt einfach mal, vielleicht ist das, wenn man dann hier hinkommt, denkt man sich, okay, bin ich im Westen, dann muss es doch viel zugänglicher sein. Also ich weiß, wie bei uns ist das, das war in den 90ern, dass man welche Markenklamotten, klar, es waren welche Imitate oder sowas, die man dann hatte, aber wenn man erst einmal hier war, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich mir, also jetzt kaufe ich mir irgendeine coole Jeans von Levi's und nicht irgendeine 0815 oder sowas. Ich will Markenklamotten haben und ja, vor allem bei jungen Leuten kann ich mir gut vorstellen, dass das halt der Gedanke sehr weit ausgeprägt ist. Ja. Was für viele Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen, nicht so ganz nachvollziehbar ist. Also ich, ja, ist für mich im ersten Augenblick, dachte ich mir, hey, was ist das denn? Bisschen mir eingefallen, ah ja, stimmt, war bei euch war ja nicht viel anders. Vielleicht wollen sie auch damit hin, für so eine Art von, für sich selber, für eine Normalität oder sowas dann. So. Ja. So viel dazu, ja. Boah, so viel mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zu erzählen. Habe jetzt aber lang genug geredet. Jetzt werde ich mich weiter. Ich merke schon, meine Stimme langsam versagt. So, ich mache jetzt mal wieder an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche noch viel Spaß, einen schönen Sonntag und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!